So, jetzt starten. Möchtest du Hallo sagen, den Leuten? Ja, wann? Ja, wann immer du willst. Nachher dann. Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Miau. Das Schaumbad. Miau. Katzenwäsche. Miau. Ja gut, okay. Also jetzt. Hallo, hallo. Hi. Also du hast mich letztes Mal für eine langweilige Begrüßung gedisst und jetzt machst du das. Ich habe zweimal Hallo und einmal Hi gesagt. Ja, wen hast du begrüßt zu was? Das ist ja grauenhaft. Hallo zur Katzenwäsche Nummer 9, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Jean-Paul Prüm. Hallo Freunde, hallo Feinde, hallo Feindinnen. Hallo 4, hallo Lampe. Hallo, Glas. So, das war schön. Hast du den Song erkannt? Nee. Ich auch nicht. Okay, gut. War bestimmt von Helge Schneider. Sagen wir einfach, den Helge Schneider-Song muss man eigentlich kennen. Ja, ja, wer den nicht kennt, der ist total hinterm Mond. Genau. Weißt du, dass du in große Fußstapfen jetzt trittst? Nee. Kurz bevor ich mit dir jetzt, also kurz bevor ich vor diesem Telefonat, das wir gerade führen, habe ich mit meiner Mutter telefoniert. Oh, okay. Also gib dir Mühe. Meine Mutter hat ziemlich geliefert schon. Jetzt bist du dran. Ja, vielleicht können wir dafür auch Werbung machen für den Podcast Peter und seine Mutter auf Spotify auch, gell? Genau. Den Spin-off. Modern Talking. Heißt euer Podcast so? Nee, aber es gibt einen Podcast, wo ein Podcaster mit seiner Mutter, ist geklaut alles nur. Modern Talking. Okay. Ja, da redet der Mann mit seiner Mutter. Für mich klingst du auch heute in meinen Ohren so, als würdest du zeitgleich noch die Ablage machen und ein paar Sachen in Kartons packen. Ja, gefühlt tue ich das auch. Ich suche auf meinem Telefonapparat meine Notizen ab. Ich habe sie gefunden. Jetzt rumpel ich noch ein bisschen rum. Ich habe ein sehr, sehr großes, schweres Telefon. Moment, rumpel. Okay, jetzt kann es losgehen. Ich habe alles. Hast du eigentlich schon Aufnahme gedrückt? Ja, ich habe schon Aufnahme gedrückt, das lassen wir auch drin, weil das ist die Katzenwäsche, die kleine Wäsche für zwischendrin und da kann man auch mal ruhig das Leben von zwei Podcastern erleben. Ja, unser crazy Leben. Die meisten Podcasts reden ja nur über sich selbst, wir nicht. Wir reden über unsere Mütter. Über deine Mutter, über genau. Über meine Mutter. Also in der heutigen Folge, aber ich habe den ersten interessanten Fakt schon. Hast du Bock drauf? Ich liebe interessante Fakten. Ich hasse uninteressante Fakten, aber ich liebe interessante Fakten. Bitte, ja, her damit. Und der hier ist wirklich interessant. Aber wir beginnen mit einer Frage an dich tatsächlich. Weißt du, was ein Riechkolben ist? Eine Nase? Also ein umgangssprachliches Wort für Nase? Ja, habe ich auch immer gedacht, bis ich tatsächlich mal den Riechkolben gegoogelt habe. Darf ich nochmal raten? Ja. Ist irgendwas aus dem Chemieunterricht? Nee. Auch nee. Nicht, okay. Nee. Nase ist gar nicht falsch, aber der Riechkolben ist Teil der Nase und heißt auf Lateinisch tatsächlich Bulbus olfactarius. Nochmal, so was? Viel wie der Riechkolben heißt auf Lateinisch Bulbus olfactorius. Mhm. Und Bulbus die Zwiebel, olfactorius riechend, deswegen eigentlich die Riechzwiebel. Und ist tatsächlich ein Teil des Gehirns, was in die Nase reinragt und du hast sogar zwei Riechkolben, die die Schädelhöhle mit der Nase verbinden. Ah, das ist wie okay. So zwei Schwämme in deinem Kopf, die dir beim Riechen helfen. Also das Zwischenstück zwischen Nase und Gehirn. Genau, also hast du eigentlich zwei Riechkolben im Riechkolben. Das fand ich sehr schön. Ja, ist sehr schön. Also wirklich. Ja. Weil gut, also, mit der Nase riecht man ja auch nicht. Das ist halt einfach nur eine Öffnung. So wie man mit dem Arschloch auch nicht verdaut. So. Oder? Ja, das ist sehr philosophisch, aber du hast so recht. Ja, ich finde, das ist eine tolle Analogie. Wegen Arschloch. Ja. Ja. Phipps Asmussen ist übrigens letztes Jahr auch gestorben. Sein Geist ist in mich reingeflogen. Ja, ich habe nämlich seit diesem Jahr auch irgendwie leider dieses Gefühl, dass das vielleicht sogar stimmen könnte. Das ist das Alter und vielleicht bin ich ja Vater geworden oder so dieses Jahr oder letztes Jahr. Ist ja auch möglich und dann wird der Humor deutlich schlechter, wenn man ja, Vater stimmt. wird. Dad-Jokes. Dad-Joke-Pete. Der könnte ja deine Podcast-Personality für dieses Jahr eigentlich sein. Immer mal wieder einen guten Dad-Joke raushören. Das ist eigentlich der Schwangerschaftstest für den Mann. Also wenn man, wenn der Humor schlechter wird, hat man... Wird mal Vater. Hat man ein Kind gekriegt, ja. Ja. Genial. Finde ich gut. Ja. So, was war... Der Fakt war jetzt mit den Riechkolben. Ja, genau. Es war ein Fakt als Quiz verpackt. Ja. Genial. Also ein Fakt für die HörerInnen und für dich einfach nur eine Quizfrage. Cool. Ey, nicht schlecht, ja. Mann. Man merkt, du machst es schon eine Weile. Wir machen, Radio. Hallo, Leute. Wir machen den Podcast ja länger, als Donald Trump Präsident war. Also wir haben mehr Erfahrung im Podcasten als Donald Trump im Präsident-Carsten. Genau. President Carsten. Ja, also man merkt es, bei dir merkt man es wirklich, dass du Erfahrung hast. Ja, ich kann sogar alle Radiostimmen von Hallo, hier ist die Gute Morgenshow bis zu der Abendsendung. Hallo, liebe Zuhörer. Das ist ja der gleiche Reporter, deswegen Radio wird immer unaufgeregter, je länger der Tag vorbei ist. Deswegen ist unser Podcast auch immer so schön entspannt, weil wir meistens abends aufnehmen. Ja, wir sind immer jetzt sehr, sogar sehr auf Sofas. Ja. Also diesen Podcast übrigens präsentieren wir im Stehen. Genau, ich stehe auch, versprochen. Genau, wir stehen gerade. Ja, in unseren Wohnungen, wir haben unsere Mikros in der Ecke gestellt, da wir die Wand anschauen, jeweils. Und da stehen wir einfach nur. Exakt. Hm. Du hast eben Donald Trump gesagt. Ja. Und du hast doch mal die Lügenbilanz gehabt, irgendwann zwischendrin, wo die New York Times ausgezählt hatte. Das war die Washington Post. Und die Washington Post. Aber ich weiß die Zahl nicht mehr. War ja, fünfstellig, glaube ich, irgendwas, oder? Sie war fünfstellig, ich habe aber tatsächlich die letzte Zahl. Ach stimmt, jetzt ist ja noch was für passiert. Seine Amtszeit. Mhm. Ich glaube, wir waren damals bei 17.000. Okay. Und Trumps finale Lügenbilanz, also falsche oder irreführende Aussagen, ja, liegt bei tatsächlich, oh, kannst du kurz einen Trommelwirbel mit dem Mund machen? Du kannst halt immer so schön... 30.573 falsche oder irreführende Aussagen. Nicht schlecht. Ich habe dann mal durchgerechnet für seine Amtszeit, das sind 21 pro Tag. Okay, also dann ungefähr eine pro Stunde, so ganz grob. Genau, einmal pro Stunde als Präsident einfach eine falsche oder irreführende Aussage machen. Respekt. Ja. Also da kann man auch sagen, da musst du dir ja auch erstmal alles ausdenken. Ja. Oder, also das kommt ja bei ihm einfach, der ist ja da tatsächlich wie so ein schöner Fluss, ein beständiger Fluss, einfach, das ist schon eine Kunst eigentlich. Schon, ja. So. Was denkst du, wie viele du schaffst in deinem Berufsalltag in 4 Jahren, wie viele Lügen oder irreführende Aussagen schaffst du, jetzt mal abgesehen hier von Podcasting und so weiter? Schwer zu sagen, oder? Gerade im Alltag, also ist ja erwiesen, dass der Mensch nicht durch seinen Alltag käme ohne Lügen. Genau, und ich meine jetzt auch nicht aber privat. Aber das sind so kleine Not... Genau. Wie seine Lügen Frau ist ja meistens auch Verschweigen von Wahrheiten. Also wenn du jemanden zum ersten Mal siehst und der hat schon eine ordentliche Glatze und dazu noch eine falsche Frisur irgendwie. Sieht aus wie Bernd Stromberg. Dann sagt man ja nicht zuerst, ach, du hast aber alter Schwede, ich würde mir mal eine andere Frisur machen, außerdem da dieser Bart, dir ist schon klar, dass man dazu auch Gesichtsmuschi sagt. Ja. So würdest du ja niemals tun, okay, sondern auch Verschweigen ist ja auch im Prinzip je nach philosophischer Herangehensweise sogar schon Lügen. Aber ich glaube, so hat oder die Washington Post das nicht. Wie sehe ich aus? Genau, sie haben tatsächlich mit einem Faktencheck gemacht und da, glaube ich, würde ich auf sehr wenig kommen. Also eher die Lüge mache ich sofort und dann sich aber trotzdem erstmal einen Kaffee machen oder so. Das ist ja im Prinzip auch schon eine Lüge. Ja, genau. Aber ja, dann, es wäre wirklich interessant, das mal zu wissen. Vielleicht sind es nur 4, vielleicht sind es 4.000. Ich weiß es nicht. Also meine zwei Lügen des Alltags, im Berufsalltag sind wirklich entweder as soon as possible oder bald möglichst. Da gehe ich mir erstmal immer einen Kaffee machen. Ah, okay. Bei mir ist, ich sage immer, ich muss mal pinkeln und gehe dann kacken. Oh. Ja. Dafür habe ich schon einige Disziplinarverfahren im Hals jetzt, weil ich jedes Mal erwischt wurde. Und die nächste Abmahnung kommt bestimmt wieder. Meine Vorgesetzten kommen dann auch immer ins Klo mit rein und gucken dann so drüber, was ich da mache. Na, was machst du, Peter? Was machst du? Und schnuppern. Reden deine Vorgesetzten Kölsch? Ich, natürlich, so ich arbeite in Köln. Weil so Toilettenszenen kann man sich nur auf Kölsch vorstellen, weil da ja die Distanz so ein bisschen fehlt. Mhm. Also deswegen muss der Chef einfach so ein Kölscher Dialekt reden. Ja, Corona Peter. Hat mich ein bisschen gerettet, weil jetzt darf nur noch eine Person auf einmal in den Toilettenraum. Sehr gut. Geht er denn auch für den Vorgesetzten oder kann er trotzdem sein Näschen drüber strecken über das Kabinchen und dann so sagen? Gilt auch für lieber ihn. Peter, mein Riechkolben sagt mir, das ist nicht nur Pipi. Und dann sage ich immer, meinen Sie Ihre Nase, Herr Vorgesetzter, oder diese zwei Nervapparate zwischen Gehirn und Nase? Das ist im Prinzip egal, lieber Peter. Denn was ich riech, ob jetzt mit den Kölbchen oder mit den Kolben, ist ja das Gleiche. Du bist am Kacken. So passiert er denn. Ja, das so stelle ich mir deinen Arbeitsalltag vor. Und ich glaube, ich beschreibe ihn ziemlich genau. Das ist exakt heute Morgen so passiert. Ja, wusste ich doch. Ja. Gut, jetzt können wir die Bombe platzen lassen. Ich bin dein Vorgesetzter. Genau. Und dann kam irgend so ein Journalist von der Washington Post rein und hat einen Strich gemacht. Nee, der hatte so ein Klick-Ding. Klick. Klick. Ja, der läuft den ganzen Tag hinter mir her und klickt mich jetzt, seitdem Donald Trump aus dem Amt ist, weil Biden lügt weniger. Der ist ja sehr langsam. Der kann die Zahlen gar nicht packen. Ja, der ist viel zu alt zum Lügen. Stimmt, alte Menschen lügen ja nicht mehr, weil sie kognitiv gar nicht mehr schaffen. Genau, und weil die, die haben einfach schon alles erlebt. Also der ist so alt, dass es alles wahr ist, was er sagt, weil macht das Sinn? Irgendwie, ja, ihr wisst schon, was ich meine, du weißt schon, was ich meine. Ja, ich würde dir vollkommen recht geben, wenn jetzt auch Donald Trump eigentlich wahnsinnig alt wäre. Man vergisst das nur immer, weil er aussieht wie eine geairbrushte Wachsfigur. Also so, wenn Madame Tussauds, da steht bestimmt eine Trump-Figur, aber wenn man den erkennen würde, würde man sagen, oh, die ist aber ganz schön schief gelaufen. Da stimmt doch irgendwas mit der Farbgebung nicht. Was ist denn da los? Soll das einen Menschen darstellen? Ist das der alte Michael Jackson? So Fragen würden mir dann kommen, wenn ich Donald Trump nicht kennen würde und nur die Wachsfigur sehe, würde ich mich, glaube ich, erschrecken. Oder ich würde tatsächlich für eine Fantasy-Figur aus einem Film halten. Ja, stimmt, wie aus irgendeinem billigen 80er-Jahre-Stephen King-Verfilmung. Sowas in der Art. Ja. So stelle ich mir das vor. Hast du noch mehr Fakten eigentlich? Du hast gesagt, du hast drei Fakten. Bis jetzt habe ich einen. Sollen wir alles? Ich bin eh in Abhacklaune. Nee, ich habe zwei Fakten. Ach, zwei. Den Riechkolben habe ich schon rausgeschossen. Aber es, ich meine, der zählt ja doppelt, der Riechkolben. Ja, der Riechkolben zählt doppelt, deswegen waren drei Fakten. Und mir ist wichtig, weil ich ja letztes Mal mit der Rubrik angefangen habe und die würde ich gerne heute weiterführen. Mhm. Für alle Thomas Müllers da draußen, die nicht Thomas Müller sind. Also der Fußballer mit... Der sympathische Fußballer vom FC Bayern. Deswegen möchte ich heute Thomas Müller, geboren 1964 in Innsbruck, in die Öffentlichkeit und auch loben, denn er ist sowohl Österreicher, das ist ja schon mal grundsympathisch, da muss man schon mal Kriminalpsychologe, ja? Fallanalytiker und Buchautor. Also er ist eigentlich der Marc Benecke aus Österreich, Thomas Müller. Also in Österreich heißt Marc Benecke Thomas Müller und ist weniger tätowiert. Ist Thomas Müller tätowiert? Also der FC Bayern Thomas Müller? Müsste eigentlich. Also weniger tätowiert als Marc Benecke, meine ich jetzt. Ach so. Ja, der deutsche. Ach so, jetzt habe ich es verstanden, ja. Ich kenne Marc Benecke nicht. Fallanalytiker und halt so. Er ist gar kein Kriminalpsychologe, der macht doch. Der guckt doch Code und weiß dann, wann jemand gestorben ist oder fliegen oder so. Ach, so einer. Ja. Okay, ja. Marc Benecke kennt man doch. Ja, den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört, bestimmt. Aber auch gleich wieder vergessen. Ich meine, Marc Benecke, Thomas Müller, wer soll sich das alles merken? Bei diesem komplexen Namen. Also Marc Benecke ist definitiv der Sascha Lobo, der Sherlock Holmes. Der Tatort-Typen. Tatort-Typen, okay. Ja, Forensiker Nein, nein, das heißt Tatort-Typen. Genau, also wir müssen ja auch gucken, wer uns so hört. Und uns hören hauptsächlich Kids zwischen 12 und 16. Ja. Und da ist Tatort-Typen einfach der richtige Begriff auch für. Ja. Ja, wir sind ja quasi, wie wir in unserer Jugend war, sind wir für die Jugend heute das Schaumbad. Genau. Man zappt immer hin und her zwischen MTV und Viva, jetzt zappt man immer hin und her zwischen Schaumbad und Katzenwäsche. Zwischen Schaumbad und Katzenwäsche, ja. Das sind die einzigen Sender, die relevant sind für 12- bis 17-Jährige, glaube ich. Ich glaube auch. Und der Zeitverbrechen-Podcast vielleicht noch. Ja, der ist auch so ein jugendliches Format. Ja. Genau, das ist auch so ein jugendliches Format. Die sind so Hipster, dass die Erwachsenen-Podcasts hören. Ja, genau. Irgendwie so. Ja. Damit habe ich alles rausgeschossen. Ja, aber wenn du Thomas Müller ist ja auch noch weiterhin Pandemie, man erlebt ja auch nichts. Genau. Deswegen muss ich mich mit den Thomas Müllers dieser Welt beschäftigen. Genau, und mit deren Frisuren. Wie geht's deinem Haupthaar? Also bei mir wird es langsam vom 90er-Jahre Matt Damon, den verlasse ich jetzt bald schon. Und weißt du, was die nächste Stufe von 90er-Jahre Matt Damon ist? Nee. Der 80er-Jahre Kurt Russell. Oh, okay. Ja. Da freue ich mich aber drauf, wenn ich dich nochmal sehe, dann hoffe ich, dass das so bleibt. Ja, ich denke, also ich kann mir, ich weiß nicht, ob ich mich das traue, aber selbstbewusst, unironisch einen Fokuhila mir frisieren, wenn der Friseur wieder aufmacht. Ja, vielleicht mal so 2 Monate mit Fokuhila herumlaufen, ist doch eigentlich ganz schön. Ja, eigentlich schon. Ich meine, solange du dieses Haupthaar hast, ich mache mir eher Sorgen, dass wenn die Friseursalons wieder aufmachen, dass ich dann überhaupt nichts mehr zum Schneiden habe. Ja, ja gut, in so 40 Jahren bist du wahrscheinlich kahl dann. Deswegen, wenn du dann 50 wirst. Aber ich finde auch schön, dass du das Thema Friseure angesprochen hast, weil ich habe mich über die öffentlich-rechtlichen Sender die letzten Tage aufgeregt, weil alle 2 Stunden irgendwo ein Bericht kam, wie schneide ich mir die Haare selbst, weil die Friseure ja zu haben und wir alle keine Frisuren mehr haben. Mm. Und dann habe ich gedacht, da sind wir wieder bei den First World Problems. Ja. Aber ich finde es schön, dass wir die jetzt auch im Podcast haben. Ja, absolut, absolut. Ja. Die Frage ist, wenn du da rumgesappt hast, wie waren denn die Moderatoren und Moderatorinnen und alle Protagonisten und Protagonistinnen im Fernsehen frisiert? Hatten die Haarschnitte? Tatsächlich, die hatten keine Haarschnitte. Das waren immer so Außenreporter, die auch hauptsächlich Homeoffice machen oder Fußgängerzonen umfragen. Und deswegen hatten die auch alle keine gute Frisur und haben dann versucht, selbst eine Frisur zu machen. Haben aber, und ich glaube, da kommt nämlich der Eigennutz ins Spiel, sich erstmal von einem Friseur oder einer Friseurin beraten lassen. Dann haben sie zu Hause versucht, eine Frisur zu machen. Und dann haben sie, und das war wahrscheinlich dann nach der Kamera, sind sie wahrscheinlich nochmal zu diesem Friseur gegangen, wo sie sich gerade beraten lassen haben, im Rahmen des Beitrags und haben sich schnell eine Frisur machen lassen. Also, im Rahmen des Beitrags macht es Sinn. Ja. Aber ich. Dann musste der Kameramann wahrscheinlich noch kurz draufhalten. Und sie haben so getan, als würden sie das jetzt für eine Reportage machen, aber in Wirklichkeit wurde ganz in die Reportage reingeschnitten, aber so haben alle nochmal eine Frisur gemacht. Ah, das ist genial eigentlich. Ja, so wie Bundesligaspieler, die kriegen die ja auch irgendwo zwischen Kabine und Platz, zack, frisch geschnittene Haare. Passiert einfach so. Ja, ich dachte mir auch, ich habe da heute drüber nachgedacht, ist es moralisch verwerflich, wenn du jetzt ein Fernsehmoderator bist und eine frisierte Frisur hast? Eigentlich ja nicht, weil, ich meine, das ist dein Job, dein Gesicht ins Fernsehen zu halten. Weil jetzt auf dem Bau zum Beispiel, der Maurer darf ja auch mit seinem anderen Maurer zusammenarbeiten. Und der Fernsehmoderator oder Moderatorin kann sich ja auch die Haare dann schneiden lassen. Das ist ja die Wirtschaft. Ja, da ist aber es ja legal und ja, aber in Ordnung, für mich ist das eine Frage der Solidarität. Ich finde auch, die Menschen im Fernsehen sollten jetzt auch scheiße aussehen. Mich stören ja auch so große TV-Shows, wo dann alle getestet wurden und dann mit 30 Leuten da rumhängen. Genauso wie die Bundesliga eigentlich auch. Ich finde das kein. Ich gucke nicht gerne Leuten dabei zu. Vielleicht bin ich auch einfach nur neidisch, aber ich finde es irgendwie so ein komisches. Zeichen an den Rest der Bevölkerung, ja, ich, genau, der niemanden treffen soll. Also ich finde, ich habe meine Meinung dazu gebildet. Ich finde auch wenn man davon lebt oder so, kann man trotzdem die ganzen Sachen kleiner gestalten. Ja. Man könnte ja auch einfach so ein Bundesligaspiel nur mit zwei gegen zwei spielen. Auf ein Tor. Stimmt, ja. So wie man halt früher am Schulhof auch gekickt hat. Ja, oder halt FIFA spielen. Oder FIFA zocken, oder ja. Oder PES. Das Pro Evolution-Zocker, halt oder? Ja, genau. Einfach boah, guck mal, ich kenne mich in der Gamer-Szene aus. Ja, klar, Mann. Ja. PES FIFA, der große Glaubensfrage, ne? Ja, ich glaube, inzwischen ist PES irgendwie raus. Ich weiß es aber nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Ich mag das nicht. Ich möchte darüber nicht sprechen, Jean-Paul. Okay, Peter, dann Thema tun Wechsel. Wir das. Das nicht. Reißt alte Wunden auf. Okay. Nee, tut's nicht. Ich einfach so. Du wurdest früher mal PES-Peter genannt, aber du wolltest FIFA-Peter sein. Nee, tatsächlich, ich mochte das nie. Da kann man niemanden töten und deshalb mag ich es nicht. Ach so, ja, gut, du spielst nur so Spiele. Man muss andere Menschen töten können, sonst mache ich es nicht. Okay. Ja. Ja. Ich habe mal eine Frage an dich, weil, ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, ich kenne sonst keinen, der sich da auskennen könnte. Kriegt man von Heroin einen Kater? Da muss ich ganz dunkel in meine Glamrock-Erfahrung der 80er Jahre zurückblicken. Also wenn man jetzt nur Heroin nimmt und nicht keinen Alkohol dazu trinkt. Problem ist, dass man halt meistens besoffen ist, wenn man sich Heroin ballert, oder? Also ich bin meistens besoffen. Ich versuche mich gerade dran zu erinnern. Peter, das fällt mir nicht so ganz einfach. Wieso rede ich wie Gerhard Schröder, wenn ich mich versuche, an Heroin zu erinnern? Habe ich damit aufgedeckt? Vielleicht hast du damals die Zeiten in Hannover, weißt du noch, 1976? Ja. Heroinova haben wir damals auch gesagt. Heronova. In der Heronova. Held. Okay, ich glaube, das führt zu nichts. Ich kann dir nicht mehr beantworten. Da sind so viele Lücken in meiner Erinnerung. Ja, sonst habe ich noch mehr Notizen. Zum Beispiel habe ich die Notiz, ich bin froh, dass es keinen Pausenhof mehr gibt. Das ist alles, tut mir leid. Okay, aus deiner heutigen Perspektive oder aus damals? Also bist du froh für die Kinder, die jetzt nicht zur Schule gehen können, dass sie nicht auf den Pausenhof müssen? Ich hatte eigentlich gehofft, dass du keine Rückfragen stellst dazu. Okay. Weil ich überhaupt keine Ahnung habe, warum ich das aufgeschrieben habe. Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Hast du traumatische Erinnerungen an den Pausenhof? Nee, gar nicht. Eigentlich super. Also, gönnst du heute Kindern keinen Pausenhof mehr? Ja, nee, ich hätte, glaube ich, heute keine Lust mehr auf den Pausenhof. Okay, wäre auch komisch, wenn wir zwei jetzt auf einem Pausenhof, egal bei welchem Schultypus, stehen würden. Ja. Höchstens bei der Volkshochschule würden wir nicht auffallen. Ja, vielleicht in der Universität noch, aber da gibt es keine Pausenhöfe, oder? Da gibt es keine Pausenhöfe. Ich glaube, in der Volkshochschule auch nicht. Ja, wäre auch wirklich. Cool. Oh, ich habe nachher noch Mathe bei Frau Dingenskirchen. Doof. Ja, wieso hast du denn die Kurse alle belegt? Was, das kann man sich aussuchen? Genau. Sollen wir das, wenn die Welt wieder normal ist, wollen wir uns mal ein Sabbatical gönnen? Wir pausieren unsere Jobs und werden professionelle Volkshochschulgänger. Und zwar legen wir uns einen Stundenplan für die ganze Woche. Genau, und dann auch so Sachen wie Rallye und Geschichte und... Ja, Mathe irgendwie. Mathe kannst du da bestimmt auch machen. Also wirklich auch so die richtigen Schulfächer raussuchen und dann tauchen wir da mal auf und verhalten uns aber auch wirklich wie in der Schule. Also wir haben Ranzen dabei, Spuckrohre. Wir quatschen die anderen Leute rum. Oh, wir machen Spuckrohre, wir verhalten uns einfach wie dumme Schüler und quatschen auf auch immer alle an. Genau, auf dem Pausenhof spoilern wir dann immer alle Serien. Genau, und wir fragen immer die anderen Leute in der Volkshochschule, ob sie die Hausaufgaben gemacht haben, weil ich bin da nicht zugekommen. Darf ich abschreiben? Komm schon, Stefan. Entschuldigung, wer sind Sie? Ey, sei jetzt mal nicht so. Ich glaube, ich rede dann auch so im Vordermund. Du brauchst ja einen neuen Charakter, wenn ja, du ja, voll ich würde mir, würd mir auf jeden Fall auch eine Zahnspange besorgen, weil das habe ich geskippt damals in der Schule. Ah, ich hatte und eine, dann finde ich gut, dass du die Erfahrung mach ich das, machst. Ja. Ja. Und Pickel brauche ich auch. Also tatsächlich, Pickel ist eigentlich kein Problem. Ich habe nämlich erst so mit Anfang 30 wirklich Pickel gekriegt und hatte als Jugendlicher keine. Ah, finde ich gut, dass du meine Rolle nimmst. Ich hatte nämlich eine feste Zahnspange und Akne. Also von daher. Jetzt brauche ich nur noch schlechte Augen. Naja. Ja, die kann ich behalten. Aber das wird super. Ich freue mich schon richtig super, drauf. Ja. Weil auch immer jemand im Gang treffen und dann so, ey, hast du jetzt gleich auch noch Mathe? Oh, voll nervig. Wir suchen uns dann immer auf dem Pausenhof dann auch so Plätze, dass wir den Mädels auf die Hintern gucken können und wo die Tangas dann rausblitzen hinten. Und ich freue mich eher auf die Mädels, die dann so eine Knopfhose anhaben, weißt du, so eine Adidas. Oh ja. Knopfhose, ja. Das ist aber unabhängig vom Geschlecht, oder? Die hatte ich auch an, oder war das nur für Mädchen? Weiß ich gar nicht so. Nee, es hatten alle coolen Kids. Knopfhosen hatten alle coolen Kids. Also, naja, bei uns hat man relativ schnell ich habe die immer nur aufgemacht, aber die habe ich bei Jungs aufgemacht. Also ja, da hat man einfach Ratsch zu den Leuten. Genau. Ja, das hat immer Spaß gemacht. Ja. Ich glaube, aus dem Grund hatte ich keine. Ich hatte meine auch nicht so lang und ich war wirklich noch jung, als die in waren. Das war noch Grundschulzeiten bei mir. Okay, okay. Also es war der Pausenhof auf der Ostschule. Ja, aber wäre gut, wenn du dir schon eine besorgst, für wenn wir auf unsere VHS, unser Sabbatical in der VHS machen. Also unser Sabbatical machen, um auf die VHS zu gehen. Mach ich. Hey, aber hey, mir fällt gerade Leute, hier Volkshochschule, hey, cool, ja. Seid ihr nachher auch noch in Rallye? Sind wir eigentlich in einer Klasse? Das wird super. Und unser Abi-Motto wird dann, machen wir irgend so einen Gag mit VHS, Video Home System und irgendwie so, weißt du, das VHS-Logo von Videokassetten. Oh ja, so eine Videokassette. So wird dann auf unserem auf die T-Shirts. Oh ja, geil. Ah, hattet super. Hattet ihr Abi-T-Shirts? Ja. Wir hatten Abi-T-Shirt, ja. Wir hatten Pullis, aber das, ja, ich komme halt auch aus Sibirien. Ja, das sagst du mir, derjenige, der in der Eifel aufgewachsen ist, das ist ja das Minnesota, das Kanada Deutschlands im Endeffekt. Ach so, okay, das sagt Heidenheim aber auch von sich. Also Baden-Württemberg, bestes Wetter bundesweit, aber Heidenheim halt nicht. Aber deswegen sind wir, im Gegensatz zu den Leuten, die im Warmen leben, sind wir im Herzen warm. Oh ja. Gott. Das ist auf so vielen Ebenen so falsch. Das geht nicht gegen die südlichen Länder dieses Globus, sondern es geht nur gegen Freiburg. Obwohl ich Freiburg eigentlich mag. Ja, aber egal. Nicht gegen die südlichen Länder, gegen die südlichen Bundesländer. Ja, ich brauche eine neue Hassstadt und ich suche mir jetzt Freiburg aus, weil Berlin hassen ist auch mittlerweile langweilig. Ja, es ist eigentlich kann man jetzt alle Städte hassen, weil Städte sind zurzeit einfach scheiße. Ja, ich mag auch lieber Hütten. Ja, wenn man nicht saufen oder shoppen kann, sind Städte einfach kompletter Schwachsinn. Also jetzt 2020 hätte ich auch mal in einem Dorf wohnen können. Das wäre eigentlich egal gewesen. Das stimmt. Umso wichtiger ist es. Und da möchte ich noch kurz zum Abschluss einen kleinen Service machen. Umso wichtiger ist es natürlich, sein Schnittgut und seine alten Tannenbäume loszuwerden. Deswegen gibt es noch mal kurz, wahrscheinlich ein letztes Mal, meine Lage der Baumablageplätze in Stuttgart am Hang. Und zwar kann ich Entwarnung geben. Sie wurden alle geleert, aber dieses Schild ist noch da. Ihr könnt eure Bäume wieder hinwerfen. Bisher habe ich nur einen Baum an der Zeppelinstraße erspähen können. Die restlichen Plätze sind wieder komplett frei. Falls ihr also noch ungefähr 28 Tannen entsorgen wollt, jetzt ist die Gelegenheit. Geht an die Grüngutsammelplätze und werdet euer Grüngut los. Bitte keine Batterien hinterherwerfen. Sehr gut, sehr gut. Oder lasst ihn einfach stehen mal ein Jahr. Einfach mal, dieses Jahr einfach mal, komm, drauf geschissen. Den nehmen wir nächstes Jahr nochmal. Wir werden auch wahrscheinlich dieses Jahr viel Zeit zu Hause verbringen, einfach über das Jahr die Nadeln abfallen lassen, aber sammeln und dann zum nächsten Weihnachtsfest dran kleben mit Sekundenkleber. Ja, und das heißt ja, ich weiß nicht, ob überhaupt genug nachwachsen bis nächstes Jahr, weil dieses Jahr gab es wohl einen enorm erhöhten Absatz von diesen Bäumen. Oh! Weil einfach viel mehr Haushalte allein gefeiert haben und mehr Weihnachtsbäume gebraucht wurden. Deshalb hebt mal euren Baum auf und benutzt ihn nächstes Jahr nochmal. Oder benutzt den Baumtrend aus dem Hause Prüm aus den ganzen Jahren. Ich tendiere mittlerweile zur Weihnachtskaktee. Ah, das ist gemütlich. Muss mal wenig gießen. Bleibt immer grün. Ja. Genau, und es gibt auch Kakteen, die irgendwie high machen. Also mit Mescalin drin. Ist auch sinnvoll an Weihnachten. Manchmal sowas da zu haben. Im Notfall ja. Ja, bisschen Mescalin. Macht Weihnachten mehr Spaß. Sagt man ja so. Das stimmt. Ja. Du, Peter, noch eine letzte Gewissensfrage. Ja, bitte. Ich versuche die ganzen letzten Wochen schon zu beantworten. Und ich weiß nicht, ob ich das tun sollte und wie ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann und ob wir jeweils Freunde werden können. Und zwar, weißt du ja, fröne ich den vegetarischen Lifestyle. Mhm. Und ich hätte aber Bock auf eine fleischfressende Pflanze. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann, ob ich mir die kaufen kann. Weil im Prinzip ist die ja, die isst ja Fleisch, also ja. Muss ich dann immer so ein Filetsteak im Kühlschrank haben für meine Pflanze und wäre das ein bisschen komisch? Also, wenn du mich fragst, auf gar keinen Fall, mach's nicht. Gut, das danke. Das wäre so doppelmoralisch, das fänd ich nicht gut. du könntest das machen, aber verrat's dann einfach keinem. Okay. Das wäre eine Idee, das wäre eine Lösung. Ich würde ja die HörerInnen fragen, ob sie mir da einen Tipp auch in den Kommentaren geben könnten, aber irritierenderweise auch die letzte Folge wieder über 1000 Klicks und HörerInnen sogar. Weiblich ist bei uns übrigens immer viel höher als männlich, von daher werde ich nächstes Mal auch nur noch die Damen ansprechen, finde ich eh angenehmer. Und so viele Klicks, aber bei Facebook, wenn wir mal Hilfe brauchen, kommt nichts. Wir haben da noch mal Follower. Das kann doch nicht sein, oder? Ja, das Problem ist, alle, die Facebook nutzen, können halt nicht mehr sehen oder hören oder ihre Arme und Hände bewegen, weil die schon um die 400 Jahre alt sind. Ja, und ich merke auch gerade den Fehler, unsere Hauptzielgruppe ist 12- bis 16-Jährige. Ja, und wir haben nur eine Facebook-Seite. Und sind auf Spotify. Natürlich kommentiert keiner bei Facebook. Die wissen doch gar nicht, was Facebook ist. Ganz genau. Deshalb kommentiert da keiner. Ah, Gott. So viel Klarheit. Ich finde unsere unter der Woche Katzenwächen und auch die Wochenend-Katzenwächen mittlerweile eine schöne Tradition. Ach, für dich ist noch unter der Woche? Ich habe Wochenende. Lustig. Okay, jetzt wird's zu persönlich und fies. Wir verabschieden uns jetzt mal. Fies und persönlich. Ja, aber mal wieder schön. Du, ja, am Ende der Katzenwäsche haben wir immer was Musikalisches gemacht, was immer sehr schrecklich war. Darauf verzichten wir heute einfach. Nee, machen wir nochmal. Wir singen dieses Mal den Song. Ich würde gerne nochmal was auf Chinesisch singen. Auf Chinesisch singen wir den Song Halt die Fresse, ich will saufen. Von irgendeiner Punkrock-Band. Oder ja, von Eudorno auf Chinesisch. Ah ja, genau. Also ich singe mal kurz vor. Halt die Fresse, ich will saufen. Ich will euren Scheiß nicht hören. Halt die Fresse, ich will saufen. So geht der Song. Und das jetzt auf Chinesisch. Okay. Du zählst ein, dann singen wir uns raus. Ich wollte heute drauf verzichten, aber für euch Kids. Okay. 9, 7, 19, 6. Je m'appelle Pierre, Jean-Paul. Ja, nicht schlecht. Tschaußen. Bis bald.